richtig los. Du likest alte Storys, war das Absicht? Ich suche den Kontakt, den du abbrichst. Und alles, was du machst, ist das Taktik. Schlafe nachts nicht ein, weil mich aus, bis du wach bist. Für mich suchtkrank, wenn ich deinen Namen hör. Früher hab ich nur auf dich und auf uns geschwört. Für mich ungehört, wenn du mir nicht schreibst. 100 Storys und ich warte nur, dass du sie likest. Die letzte Nachricht von dir 1000-mal gelesen. Ich liebe dich, das sagst du jetzt auch zu deinem Nächsten. Und ich hab akzeptiert, dass du nicht liebst und ließ dich gehen. Und jetzt likest du jede Story, die ich mach. Du willst mich quälen, es ist so wie früher. Ich stand nachts auf grauer Haken. An dich erinnern diese tiefen, großen Narben. Du bist lieblos, wann lass ich die Liebe los? Ich will schlafen, in meinen Träumen lasse ich dich los. Du likest alte Storys, war das Absicht? Ich suche den Kontakt, den du abbrichst. Und alles, was du machst, ist das Taktik. Schlafe nachts nicht ein, weine mich aus, bis du wach bist. Du likest alte Storys, war das Absicht? Ich suche den Kontakt, den du abbrichst. Und alles, was du machst, ist das Taktik. Schlafe nachts nicht ein, weine mich aus.